Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Hamed Abdel Samad und seine Botschaften. Wir werden uns heute mit zwei Videos beschäftigen von Abdel Samad, kurz zu seinen biografischen Daten. Er ist Politologe, er studierte in München in Deutschland, geboren 1972 in Kairo. Und er ist Sohn eines sunnitischen Imams. Er kam nach Deutschland, war zu den Zeiten, dass er in Deutschland eingetroffen ist, eigentlich auch ein Anhänger der Muslimbrüderschaft oder Bruderschaft. Das heißt also, er war schon auch politisch und religiös etwas radikaler eingestellt und wandelte seine Ansichten im Laufe seines Aufenthalts in Deutschland hin zu einer etwas säkularen Sicht auf seine Herkunftskultur und der islamischen Religion. Sei betont, dass Samad ist ein sehr scharfer Kritiker vom Islam. In seinen Büchern kritisiert er Islam und deswegen braucht er sich unter dem ständigen Polizeischutz zu befinden. Das erste Video, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist ein Vortrag von ihm im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. Und der Titel dieser Veranstaltung ist gewesen Europa und Islam. Wer wandelt wem? Dieser Vortrag ist im Mai 2017 gehalten worden. Er ist einer der prominentesten Kritiker des Islam und einer der prominentesten Beobachter der Entwicklung des Islams in Deutschland und Europa. Und im Rahmen dieser Betrachtung, die sowohl wissenschaftlich als auch dann auch auf einer relativ emotionalen Ebene tatsächlich dann auch vonstatten geht, versucht er erst einmal im Rahmen des Vortrags im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg den deutschen Akademikern oder den Personen aus dem Akademikermilieu hier in Deutschland die Situation aus seiner Perspektive zu schildern. Hierbei zeigt er ein Höchstmaß an Empathie und zugleich aber auch sehr großes Fachwissen. In der Rede thematisiert er den Mangel an der Diskussion in Deutschland und der deutschen Kultur und nennt die Deutschen die Konsensgesellschaft. Es gehört auch, ich hoffe, ich verbreite jetzt nicht ständig Klischees über Deutschland, aber diese Konsensgesellschaft, dass man sehr schnell zu einem Konsens kommen will, bevor die Debatte überhaupt in die Tiefe geht, bevor wir die Lust am Streiten schon verspürt haben, bevor wir die Probleme tatsächlich benannt und thematisiert haben, dann neigt man sehr schnell zum Konsens, damit die Debatte so schnell wie möglich vorbei ist. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob man seinem eigenen demokratischen Verständnis nicht zutraut, mehr Streit zu wagen, oder ob man Angst hat, dass die Falschen die Debatten kapern und daraus unkontrollierbare Prozesse in die Gesellschaft bringen. Er erwähnt ferner im Vortrag einen weiteren wichtigen Aspekt und vergleicht die Strukturen der Glaubensgemeinschaften in Europa, der althergebrachten, wie zum Beispiel der christlichen Kirchen, mit dem Islam. Wir hatten keine muslimische Glaubensgemeinschaften bis zum 11. September. Da waren es ethnisch-nationalistische Vereinigungen, die sicherlich auch einige Moscheen hatten, Hinterhofmoscheen, aber die Absicht war eher, die Religion und den Nationalismus zusammenzubringen. Die Marokkaner zusammen, die Türken zusammen, die Bosnier zusammen und die Araber zusammen. Dann kam der 11. September und der Staat brauchte Gesprächspartner. Der Staat wollte den Muslimen sein Staatskirchenmodell aufzwingen. Also sollten diese Migrantenvereinigungen sich umbenennen und dann haben wir dann bestimmte Erscheinungen wie Zentralrat der Muslime. klingt so mächtig, zentral. Wenn man aber die Tatsachen anschaut, repräsentiert der Zentralrat der Muslime 1% der hier lebenden Muslime. Aber beansprucht die Repräsentation von Muslimen mit diesem Begriff. Außerdem stellt Samad die Frage, was ist Integration? Wenn ich einen jungen Türken vor mir habe, der extrem höflich erscheint, der perfekt Deutsch spricht, der in einer Bank arbeitet. Das Erste, was ich vermute, ist, wenn ich ihn sehe, dass er perfekt integriert ist. Wenn ich aber gleichzeitig erfahre, dass er ein Erdogan-Anhänger ist und für Erdogan Wahlkampf gemacht hat, dann muss man ein Fragezeichen dahinter machen. Kann ich jemand für integriert erklären, der einem Diktator dabei hilft, andere Minderheiten in seinem Land zu unterdrücken, obwohl die gleiche Person sich hier beschwert, dass er als Minderheit nicht gleichberechtigt? Ein weiterer wichtiger Aspekt, den er erwähnt, ist die Institutionalisierung des Problems. Das heißt, die versuchte Institutionalisierung des Islam in Deutschland im Rahmen der Gespräche mit Verbänden durch den Staat und dass der Staat versucht, das Problem im Rahmen einer solchen Institutionalisierung zu lösen. Und da habe ich schon gesehen, da sind diese beiden Frauen und auch viele mutige Frauen viel weiter als hier in Europa, wo junge Muslime sich noch den Luxus gönnen, die Identität als Schutzschild zu benutzen, niemals in Frage zu stellen, um jeden Preis zu verteidigen, jeden Kritiker als Hetzer oder Islamophob oder Rechtspopulist zu diffamieren, obwohl in der Kritik, obwohl in der Zweifel eine Hoffnung, eine Chance da liegt. Und wenn wir von Wandel sprechen, dann gibt es ihn schon. Nicht auf theologischer Ebene, nicht auf staatlicher Ebene, nicht die staatliche Lenkung führt zu diesem Wandel, sondern der Alltag der jungen Menschen, die normal leben wollen, die frei leben wollen. Danach erklärt Samad die Taktik der islamischen Verbände. Er sagt, dass die islamischen Verbände sich wie klassische christliche Kirchen benehmen wollen, ohne dass sie eigentlich Kirchen sind. Der Umgang mit Glaubensgemeinschaften. Weil genau ist das die Hintertür, von der auch konservative Islamverbände kommen. Die verstecken sich hinter die Kirchen und die Kirchen winken ihnen auch zu, damit sie noch mehr Privilegien bekommen. Ein paar Leute, die keine theologische Kompetenz haben, keine medizinische Kompetenz, keine Bildungskompetenz. Ein Reiseunternehmer, ein Gemüsehändler, ein Lehrer tun sich zusammen und gründen ein türkisches Verein und dann bauen eine Moschee. Und sie bekommen Macht über das, was an unseren Universitäten unterrichtet wird. So, das war das erste Video, das wir euch zeigen wollten zu diesen Intellektuellen und Islamkritiker. Wenn wir kurz ein Zwischenfazit einlegen können, das war eine akademische, wissenschaftliche, sehr empathische und zum Teil auch abstrakte, mit einigen Beispielen aus dem Alltag versetzte Rede zum Thema des interreligiösen Dialogs und auch des Konfliktpotenzials in Deutschland unter den Glaubensgemeinschaften und der Kulturen, die unsere Gesellschaft aufweist. Das heißt also, dieses Fazit legen wir ein, um ein zweites Video einzuleiten, das dieser Autor verfasst hat, um sich direkt auf einer sehr emotionalen Ebene im Vergleich zum ersten Video an die Personen zu wenden aus der islamischen Glaubensgemeinschaft, von denen er der Meinung ist, dass sie gefährdet sind, tatsächlich den Dschihadisten anheimzufallen und sogar dann mitunter Terroristen zu werden. Das heißt, dieses zweite Video, sehr emotional geführte Video, wollen wir uns dann auch kurz anschauen. Direkt am Anfang des zweiten Videos, in dieser Botschaft an junge Muslime, erwähnt er tatsächlich die Untätigkeit von islamischen Theologen und islamischen Verbänden und Organisationen im Kampf gegen ihre Radikalisierung und Terrorismus. Du hättest diese Botschaft empfangen sollen vom Großscheich der Al-Azhar oder vom Ministerium für religiöse Angelegenheiten in der Türkei oder von einem Vertreter der Islamverbände oder von einem dieser Migrationsforscher oder Islamexperten, die ständig über dich sprechen, aber niemals mit dir oder zu dir. Da all diese Leute und Institutionen sich für dich kaum interessieren, kriegst du nun diese Botschaft ausgerechnet von mir. Weiterhin wird das Video in 5 Punkte eingeteilt. Der erste Punkt heißt Wut. Die Idee vom Abschnitt ist, jeder Einzelne ist verantwortlich für Extremismuspräventionen. Lieber junger Moslem, ich weiß nicht, wie du zu diesen Anschlägen stehst. Vielleicht bist du dagegen, aber du bist still und äußerst dich nicht dazu. Ich verstehe, dass du die Verantwortung für die Taten anderer nicht trägst. Aber du trägst Verantwortung, wenn du diejenigen, die im Namen des Islam Hass verbreiten, hörst und sie gewähren lässt, nicht dagegen protestierst. Bitte, erhebe deine Stimme und positioniere dich deutlicher gegen Hass und Gewalt, bevor es zu spät ist, bevor wir alle verlieren. Oder vielleicht relativierst du diese Gewalt und sagst, auch in Irak und Syrien fallen Kinder täglich einem sinnlosen Krieg zum Opfer. Dir würde ich sagen, dass man einen Fehler niemals durch einen größeren Fehler korrigieren kann. Man darf auch einen Mord nicht gegen einen anderen Mord ausspielen. Oder vielleicht sympathisierst du mit den Attentätern und heißt ihre Gewalt gut. Dann sage ich dir, wer ein Verbrechen stillschweigend zustimmt, ist selber ein Verbrecher. Der nächste Gliederungspunkt wird als Held oder Krimineller betitelt. Hier werden einige Triggerfaktoren benannt, familiäre Gewalt etc., die zu Radikalisierung führen könnten. Vielleicht hast du dich für einen Ausbildungsplatz oder einen Job beworben, wurdest aber zurückgewiesen, weil du den falschen Namen hast oder weil du nicht qualifiziert genug bist. Es steckt nicht immer Rassismus dahinter. Auch die Europäer haben ihre Fehler. Aber auch wir sind keine Engel und sind nicht besser. Sonst hätten wir nicht unsere Länder verlassen, um hier zu leben. Selbst einige Imame aus den Golfstaaten, die dich für den Dschihad in Syrien rekrutieren wollen, kommen hierher, um sich operieren zu lassen oder einfach um shoppen zu gehen. Ihre Kinder schicken sie aber nicht in den Dschihad, sondern in den besten Universitäten, die besten Universitäten des Westens. Eigentlich wollte ich dir sagen, dass Wut manchmal gesund sein kann. Wann? Wenn man die wahren Gründe seiner Wut kennt. Erst wenn man seine Wut unterdrückt, beginnt das Problem. Wenn man einen Topf mit Wasser füllt, den Deckel drauf legt und auf dem Feuer stellt, explodiert der Topf oder kommt zum Überlaufen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Nimmt man den Deckel aber hoch, verdünstet das Wasser allmählich, bis der Topf ganz leer ist. Der nächste Abschnitt heißt, stelle dir die Frage selber. Da geht es um die Beziehungen zwischen Jugendlichen und Gott. Laut Samad ist Gewalt im Namen Gottes für den Gott absurd. Und jetzt willst du Gott höchstpersönlich vor seinen Feinden schützen. Was für ein Gefühl der Macht. Was für eine Anmaßung. Was für eine Gotteslästerung. Gott vor seinen eigenen Geschöpfen schützen zu wollen. Und dann glauben, dass dieser Gott auf dich mit 72 Jungfrauen als Belohnung wartet, wenn du seine angeblichen Feinde tötest. Sex als Belohnung für den Tod von Unschuldigen. Wie absurd. Der Titel des nächsten Abschnitts ist Die Opfer. Hier geht es um das Verhältnis des Täters, das heißt des radikalisierten Terroristen, in Bezug auch auf die Personen, die er zu Opfern macht, seine Aktionen. Hast du dich jemals gefragt, warum du ein Moslem bist? Du hast dein Moslemsein nur einem genetischen und geografischen Zufall zu verdanken. Du bist Moslem, weil deine Eltern Muslime sind. Auch deine angeblichen Feinde, die du Ungläubige nennst, hatten auch ihre Heimat oder ihre Religion nicht gewählt. In den meisten Fällen nicht. Einer von diesen Ungläubigen hat den Penicillin erfunden, der Millionen Menschen vor dem Tod rettete. Ein anderer erfand das Handy, das du benutzt. oder die Klimaanlage, die den Sommer in unseren heißen Ländern erträglicher macht. Dann kommt einer, der sonst in seinem Leben noch nichts geleistet hatte und tötet einer dieser Erfinder mit einem LKW oder mit einem Messer. Dann kommt der Mörder ins Paradies und der Erfinder in die Hölle. Ist das dein Verständnis von Gerechtigkeit? Der letzte Abschnitt heißt Botschaft an dich. Das ist sozusagen Fazit des Videos. Und das Motto des Abschnitts und des gesamten Videos ist, sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Sei dir sicher, dass Hass dir niemals Frieden bringen kann. Und wenn du deinen Frieden hier in diesem Leben nicht findest, wirst du ihn auch im Paradies nicht finden. So, pflanze Liebe und du wirst Liebe ernten. Suche das Gute in dir, bevor du dich über das Böse bei den anderen beschwerst. Gib niemals auf und lass dich von niemandem instrumentalisieren. Sei frei und lebe. Lebe. Ja, so Gustavo, das sind zwei unterschiedliche Videos, zwei unterschiedliche Reden für zwei unterschiedliche Zielgruppen. Und dadurch zeigt Samad, dass er eigentlich ein sehr guter Redner ist und ein sehr guter, sag mal so, moderner Philosoph oder Publizist. Aber die Frage ist, ist es da tatsächlich was dran und kann es was ändern oder bewegen? Ich denke, von allen Konzepten, die bisher vorgetragen worden sind, sei es durch den Staat und entsprechende Institutionen, durch NGOs oder durch islamische Verbände, ist das, was er sagt, meiner Auffassung nach, das intelligenteste und das effektivste. Das heißt also, er zeigt hier ein Riesenproblem auf, nämlich, dass die deutschen Behörden oder grundsätzlich wir hier in Europa in unserem Denken uns nicht erklären können, wie eine Glaubensgemeinschaft nicht so konstituiert ist wie unsere christlichen Kirchen. Im organisatorischen Sinne, im theologischen und auch im pädagogisch-didaktischen Sinne. Das heißt also, wir müssen uns erstmal darüber im Klaren sein, dass es keinen institutionalisierten Islam gibt und dass wir das auch nicht hier so einrichten sollten, weil es auch nicht im Sinne der Muslime selbst ist, weil sie das aus ihrer eigenen Kultur überhaupt nicht kennen und nicht verstehen. Das heißt, das, was er macht, ist, er zeigt ein Höchstmaß an Empathie. Er macht es auch ein Akademikermilieu aus Mitteleuropa verständlich, was das Problem ist, und richtet sich dann auch, und da kann er gut switchen. Das heißt also, er verfügt auch über die Fähigkeit, nicht nur rein akademisch und wissenschaftlich vorzugehen, sondern er verfügt auch über die Sprache und die Methodologie, um sich tatsächlich auch mit der Einfachheit, mit einer einfachen Sprache und mit einer einfachen Logik eines potenziellen Attentäters mitunter dann auch zu beschäftigen. Und deswegen halte ich ihm in diesem ganzen interkulturellen Diskurs und auch in dieser interkulturellen Konfliktsituation für außerordentlich wichtig, vielleicht die wichtigste Person im deutschsprachigen Raum. Aber glaubst du nicht, dass das zweite Video schon ein bisschen von oben herab wirkt und vielleicht für das Zielpublikum ein bisschen hochnäsig oder arrogant wirken könnte? Nein, denn deswegen nicht, weil er das auch verknüpft, wenn man sich das beide Videos anschaut, verknüpft er das auch oft mit seiner eigenen Biografie und seinen eigenen Erfahrungen. Ja, das habe ich auch sehr interessant gefunden, dass er eigentlich selbst sehr, sehr radikal war, erstmal als Islamist, danach als Sozialist. Er war zum Beispiel gegen die Wende und fand Gorbatschow und Perestroika schrecklich. Das sagte er in seiner Rede in Heidelberg. Und ja, im Prinzip zeigt es mit seiner Biografie selbst, dass man sich ändern kann und die Meinungen ändern kann. Also in seinem zweiten Video, das eigentlich an diese potenziellen angehenden Dschihadisten und Terroristen gerichtet ist, sagt er, hab keine Angst zu versagen. Versagen gehört zum Leben, gehört auch zu meinem Leben, so sagt er das. Auch er war radikalisiert, auch er hatte Konfliktsituationen zu bewältigen, bei denen er vermutete, dass es aufgrund seiner Herkunft zu einer Diskriminierung gekommen ist. Aber das, was er sagt, ist, ein wahrer Mann, und ich glaube, das ist auch in dem Kulturraum etwas bedeutender als vielleicht in unserem mitteleuropäischen Kulturraum, wenn er es auch so ausspricht, stellt sich den Problemen, so wie er es getan hat. Er hat sich seiner Wut gestellt, er hat den religiösen islamistischen Terror abgeschworen, das Muslimbruderschaft, also er war selbst kein Terrorist, aber doch etwas radikalisiert, hat sich rational mit seinen eigenen Problemen beschäftigt und indem er sich mit sich selbst beschäftigte und den wahren Ursachen seiner Probleme, seines Hasses, seiner Wut, er stellt sich seinen Problemen und suhlt sich nicht in einer Opferrolle und geht den einfachen Weg der Gewalt. Ich bin hier auch deiner Meinung. Ich finde seine Tätigkeit sehr positiv und bin gespannt, ob es tatsächlich was ändern könnte. Aber was glaubt ihr? Findet ihr, dass Samad definitiv positive Tätigkeit ausführt? Oder glaubt ihr, dass ihr... Denn diese Meinung gibt es hier auch, dieses Islam-Bashing betreibt, um stärker in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Danke und ciao.